kehren wir nach Chastelmarweile zurück. Von da wird Gawain aufbrechen, immer noch verwundet, nicht völlig ausgeheilt, um sich ganz in die Herzogin Orgeluse de Langreuse zu verlieben, die ihn alle möglichen Erniedrigungen und Qualen erleiden lässt, bevor sie ihm ihre Liebe schenkt. Sie hatte ihren Geliebten in einem Kampf verloren und möchte nur, dass er gerecht würde. Sie hatte sich an Forthas angeboten, doch dieser ist unfähig zu lieben wegen seiner tödlichen Wunde. Sie spricht von Saturn, seinem hohen Kurs und auch vom Einhorn, ein Tier, das sein Horn in den Schoß einer Jungfrau stützt, der Keuschheit ein Lob zollend, und spricht von ihrem Geliebten. Ich war sein Herz und er war mein Leben. Armer Gawain, wie viele Herzschmerzen muss er aushalten, zusätzlich zu seinen anderen Wunden. So kämpft er also für seine Geliebte, bis Orgeluse ihren Stolz überwindet vor so viel Liebestreue. Gawain flicht ihr dann eine Krone aus Eichenlaub und Blumen. Sie wird in ihrem Liebesdienst für ihn immer so gekrönt sein. Er nimmt ihr Pferd am Zügel und hilft ihr abzusitzen. Jetzt ist er ihr Herr. Sie wird ihn zum Ruhebett bringen, ihm helfen, seine Rüstung abzulegen und seine Wunden behandeln, wie die Priesterin von Isis dies mit Christus tat in der Geschichte von Hadrey Lawrence, der Mann, der gestorben ist. In diesem Falle heilte Iduna Baldur und lässt ihn wieder auferstehen. Möge die Stille die Truhe sein, die das Geheimnis der Liebesriten bewahrt, weil die Götter das Geheimnis lieben. So tritt Gawain erneut in die verzauberte Burg, nun mit seiner Ella. Und die Verwünschung löst sich. Hyperborea ist gerecht, der Gefangene des ewigen Eises wird befreit, die Exilierten kehren nach Hyperborticon zurück. Nur die Säule bleibt, weil sie wiedergewonnen wurde. Sie war aus einem Stein erbaut worden, derselben Art wie der Gral, der leuchtet und sein Licht Tag und Nacht über die Landschaft ausstrahlt, alles wie ein magischer Spiegel wiedergebend, was im Umkreis von 6 Meilen geschieht, sei es auf der Erde, im Wasser oder in der Luft. Somit ist die Säule eine Art Geschichte oder Erzählung, eine erzählende Legende über die Vögel, Tier und Menschen, seien es Verwandte oder andere aus fremden Ländern, so dass man stets feststellen kann, wer sich der Burg nähert. Etwas Ähnliches wird in der Wewelsburg gewesen sein und geschieht auch heute noch in jenen geheimen Räumen, die Fernsehübertragungsanlagen haben, obwohl sie sich niemals mit der Säule vergleichen können, die die Macht des Vril, des totalen Menschen, des wiederauferstandenen hyperboreischen Sidas war. Weil die Säule so fest ist, dass kein Hammer, nicht einmal der des Asengottes Thor, ihr schaden kann. Sie wurde aus einem Stein aus dem Herrschaftsbereich der Königin Sekundille von Tabronit aus Thule und ohne ihre Erlaubnis erbaut. Es ist die polare Säule, die den Himmel durchquert. Trevrizend und die Geschichte des Gral. Es ist die Geschichte eines versprengten, gespaltenen und durch die Mitte geteilten Geschlechtes. Aus Unwissenheit oder durch telepathischen Zwang des Herrn der Finsternisse und seiner Anhänger, Hypnose auf Entfernung, hat es sich selbst bekämpft und gemordet, so dass es so aussieht, als ob alle und nicht nur die Bewohner des Chastelmarweil unter dem Einfluss der Verwünschung von Klinschor oder Klingsor ständen und die ganze Welt Chastelmarweil sei. Jedoch, auch inmitten dieses Schlosses des Kali-Yuga verbleibt diese unzerstörbare Säule, die es wieder zu erobern und zurückzufordern gilt. Und das versprengte Geschlecht wird wieder zusammengeführt und erkennt sich. Es vereinigt sich, um endlich zu siegen. Parzival schreitet weiter durch seltsame Gebiete der Träume. Er trifft einen Templey-Krieger. Das beweist, dass die Gralsburg nicht mehr weit ist. Das Abzeichen dieses Kriegerpriesters ist eine Taube. Es beginnt ein Kampf, denn die Templey müssen die Eingänge zum Gebiet des Gral bewachen. Beide stürzen einen Abhang hinunter. Parzival verliert sein Pferd und seine Lanze, doch er bemächtigt sich des Streitrosses des Templey. Er setzt seinen Weg fort und kommt zu einer Höhle, dicht bei einem Sturzbach. Alles ist mit Schnee bedeckt. Dort lebt der Eremit Trevrizend, bei der Quelle La Salva Esche. Dieser empfängt den Gast, lässt ihn absitzen und führt sein Templey-Streitross zur Tränke an den Sturzbach und geleitet Parzival in eine andere Höhle, wo er seine Bücher aufbewahrt. Und so beginnt er mit der Erzählung der Geschichte des Grals, welche die Geschichte seines eigenen Geschlechtes ist, denn Trevirizent gehört zu der Familie des Gral, er ist der Bruder Anfortas und Herzoloides, demgemäß ein Oheim Parzivals. Sie erkennen sich beide. In dieser Höhle ereignet es sich nun, dass Parzival vom Tode seiner Mutter erfährt und vom wahren Ursprung seines göttlichen Blutes. Es ist so, als ob er zu den Anfängen zurückgekehrt sei, dorthin, wo jemand wartend am Rande einer Quelle zurückblieb. Die Quelle Salva-Esche, die der Rettung. Trevirizent war ein Krieger der Liebe, der zum Eremiten wurde und für immer den äußeren Krieg verlassen hatte. Mit dieser auferlegten Strafe glaubte er, seinem Bruder Anfortas, den König des Grals, heilen zu können. Ein unmögliches Verfangen, wie er selbst zugibt, denn das Leiden des Königs ist unheilbar, der von einem Heiden verletzt wurde, geboren in Etnise, wo der Tigris aus dem Paradies kommt, und der auch auf der Suche nach dem Gral war.